Fräulein Gerda. Das Fräulein Gerda. Jeder wär froh, jeder wär stolz, wenn er sie hätt. Das Fräulein Gerda. Das Fräulein Gerda. Alle Leute bleiben plötzlich stehen, um dem süßen Mädel nachzusehen. Ist sie nicht süß? Ist sie nicht lieb? Ist sie nicht nett? Das Fräulein Gerda. Das Fräulein Gerda. Heute Abend bring ich sie nach Haus. Gerda, das Fräulein Gerda, heute Abend bring ich sie nach Haus.